العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شبستان إسلام Alhamdulillah, wir danken Allah Tabaraka wa Ta'ala, dass er uns erlaubt hat, hier sein zu dürfen, noch den Asr-Gebet in der Jama'a zu verrichten. Möge Allah Tabaraka wa Ta'ala von uns annehmen. Möge Subhanahu wa Ta'ala uns immer auf dieser Erde in Ibadah-Sitzungen versammeln und vereinen. Und möge Subhanahu wa Ta'ala uns Yawm al-Qiyamah genauso mit Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam und die Sahaba und die Shuhada und Salihin versammeln und vereinen. Inshallah, wir machen weiter mit dem Buch Masail al-Jahiliya und wir sind bei dem 31. Masala stehen geblieben. Nukmil inshallah im Kitab Masail al-Jahiliya al-Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa kunna qad tawqafna 'inda al-mas'alati al-hadiyati wa al-thalathun wa qala fiha rahimahullah وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا أو انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون هذه من مسائل الجاهلية التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية أن معادتهم لدينهم الذي أمروا باتباع دين موسى عليه السلام لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين موسى وهو دين جميع الأنبياء والرسل عادوه واتبعوا دين فرعون واتبعوا السحر و نعم اتبعوا السحر وهو من دين فرعون وآل فرعون طيب وهذه الأمر أيها الأحبة نحن تحدثنا في الدرس السابق أن اليهود عندما رأوا الحق وعادوا الحق طبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم وهذا يحدث لكل طائفة لا يتبع الحق يرى الحق ولا يتبع فيبتلى بطبع القلب وأنهم ادعوا أنهم يتبعون دين موسى عليه السلام فلما ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كذبوا وحرفوا احنا ذكرنا في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أيضا في القرآن أنه ذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فلما رأوا هذه الصفات موجودة عندهم في التوراة بدأوا بتحريف التوراة وما اتبعوا مع أنهم يدعون أنهم ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام فهذه أيضا من جنس التي قبلها أنهم أيضا من أعجب آيات من الآيات أيضا أنهم يعادون ذلك الدين الذي يدعون أنهم ينتسبون إليه ويحبون دين الكفار التي أمروا بمعاداته فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أهل اليهود جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين موسى وهو أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى يوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا دين فرعون وما أكثر هؤلاء من ينتسبون إلى دين الإسلام ويدعون التوحيد ويدعون أنهم يحبون السنة ويدعون أنهم يتبعون دين الأنبياء ودين النبي صلى الله عليه وسلم مع أننا نرى بأفعالهم نرى أفعالهم أنهم بأفعالهم يعادون الولاء والبراء ويريدون طمس هذه العقيدة فيأتون بالشبه ويصححون مذاهب الأهل الباطل فحالهم حال الأهل الجاهلية الأولى فهذه الأمور أمرنا أو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف ذلك بخلاف ذلك أن الإنسان إذا رأى الحق أن يتبع فكيف بالذي يدعي أنه يحب الحق ويتبع الحق لكنه يعادي الحق يعادي الدين الذي يدعي أنه ينتسب إليه فهذه من أمور الجاهلية أنهم قالوا كيف أن يعني نبي يأتي من بني إسماعيل لماذا لم يأتي هذا النبي من بني إسرائيل كيف نتبعه كيف يأتي نبي من بني إسماعيل ولا يأتي نبي من بني إسرائيل وهذا حسدا من عند أنفسهم طيب Die nächste Mas'ala, also 31. Mas'ala, sind wir stehen geblieben. Und das ist eigentlich in der Art von den 30. Mas'ala, ja, wo wir gelesen haben, es ist von den erstaunlichen Zeichen Allahs, dass als diese Leute sich vom Befehl Allahs, subhanahu wa ta'ala, sich zu verneinen, abwendeten und die von Allah verbotenen Taten verbunden. Also es ist eigentlich in der gleiche Art, dass die 31. Mas'ala, in dem der Sheikh rahimahullah sagte, von der Angelegenheit der Jahiliyyah sagt, und zu den wunderbarsten Zeichen Allahs gehört auch, dass diese Menschen die höchste Stufe des Hasses gegen die Religion in sich trugen, während sie die Religion der Ungläubigen liebten, jene, welche ihre Feinde und die Feinde ihrer Propheten waren. Und ihre Prüfung war im Ausmaß ihrer Liebe zu der Religion ihrer Feinde gegenüber, so wie sie es mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam taten, indem sie sich ihm mit der Religion Musa näherten, während sie in Wahrheit an den Büchern der Zauberei festhielten. Und diese Zauberei war von der Religion der Leute des Pharaon. Also, das ist eine Angelegenheit der Jahiliyyah, die leider auch heutzutage unter die muslimische Bevölkerung verbreitet ist. Wo der Prophet ﷺ mit das Gegenteil gekommen ist, dass diejenigen, die behaupten, einen Religion oder sie einem Religion zuschreiben, aber in Wirklichkeit, sie befeinden diese Religion und sie lieben und empfinden Liebe zu den Religionen des Ahlul Batil, zu den Religionen von den Ungläubigen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Juden kam, weil wir haben gesagt in der letzten Unterricht, dass die Ahlul Jahiliyyah, Al-Ula, in 30. Mas'ala, die schreiben sich eine Religion zu. Nämlich sagen sie, wie sie sind Juden oder sind Christen. Aber sie widersprechen das, was sie sich zuschreiben. Weil einige Eigenschaften der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde schon in Torah erwähnt. Und in Torah und in Injil wurde auch schon gesagt, dass ein Prophet nach deren Prophet kommen wird und diese Eigenschaften hat. Aber sie haben den Tora und Injil verfälscht und anderes erklärt, damit sie den Haq und die Wahrheit nicht folgen. So Allah tabaraka wa ta'ala hat deren Herz versiegelt, subhanahu wa ta'ala. Und danach, zu den Zeichen oder Angelegenheit der Jahiliyyah gehört es auch, dass sie, diese Ahlul Jahiliyyah, sie befeinden den Religion, die sie normalerweise sich zuschreiben. Also sie sagen zum Beispiel, dass sie den Religion von Moses zu folgen. Aber nachdem Allahs Gesandter mit der Religion der Musa a.s. kam, weil die Religion von allen Propheten war das Gleiche, also ist gleiche Botschaft gewesen, ja, an sich eine gleiche Botschaft gewesen, nämlich dient Allah alleine und vermeidet falsche Götter. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit das gekommen, womit Musa und Isa gekommen sind. Ja, Jesus hat auch die Leute zu dem an einen Gott Glaube gerufen. Ja? Und Moses genau das Gleiche. Ja, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, das Gleiche haben die zu dem gleichen Botschaft gehabt, nämlich dient Allah tabaraka wa ta'ala alleine und glaubt an den Propheten, dass sie Diener Allah tabaraka wa ta'ala sind und die Propheten, die zu den Menschen gesandt worden sind. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit das gekommen ist, womit Musa gesandt wurde, haben sie den Prophet sallallahu alaihi wasallam befeindet. Ja, und haben sie ihre Loyalität und ihre Liebe zu den Religion der Pharaon oder der Anhänger von Pharaon erklärt. Ja, und das ist diese Zauberei und diese falsche Religion. Und subhanallah, die Jahiliyyah in unserer Zeit sind, haben subhanallah das gleiche Eigenschaft wie die Jahiliyyah, die früher waren. Es gibt viele Leute, die sich Islam zuschreiben. Viele Leute, die über den Wala und Bara sprechen. Viele Leute über den Aqidah sprechen. Viele Leute über den Usul al-Din sprechen. Viele Leute über den Kufr bi-Taghut sprechen. Es gibt viele Bücher von den Gelehrten, die darüber sprechen und so weiter. Und sagen sogar, dass das La ilaha illallah auf zwei Säulen basiert. Das erste ist, die falschen Götter zu vermeiden. Und die zweite ist, an Allah tabaraka wa ta'ala zu glauben. Sie sagen das. Aber wenn du deren Zustand siehst, siehst du, dass sie mit dem Tawarit sind. Siehst du, dass sie sogar jeder Kufr von dem Tawarit versuchen, durch ein Scheinargument zu widerlegen, sozusagen. Ja? Und immer versuchen zum Beispiel, den Tawarit zu verteidigen. Sogar sie machen in jedem Gebet für sie auch Duas und so weiter und so fort. Also das ist denn, und derjenige, der mit dem Kufr bi-Taghut kommt, befeinden sie. Was ist, subhanallah, siehst du die Ähnlichkeit zwischen unserer Jahiliyyah-Zeit und unserer Zeit? Also die Eigenschaften von der Jahiliyyah in unserer Zeit und die Eigenschaften von der Jahiliyyah in der Zeit vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Das ist dasselbe, subhanallah. Nur dieser, subhanallah, der ist halt, schreibt sich den Islam zu und der andere, der sagt, ich bin unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der andere sagt, unser Prophet ist Musa alaihi salam. Aber in der Tat, es macht keinen Unterschied. Ja? Sie befeinden der Ahlul Tawhid, subhanallah, und den Tawhid und so weiter. Und sie versuchen, jedes Scheinargument zu stärken, jede falsche Aussage zu stärken, jede Aussage zu bringen, was deren Zustand sozusagen als Beweis nehmen zu können und deren Zustand stärkt und so weiter, damit sie nur Entschuldigung für ihre Tyrannen zu suchen, obwohl denen befohlen wurde, den Tyrannen zu verleugnen. So. Genau, die Juden haben aus Neid und so weiter, aus Hochmut, obwohl sie die Wahrheit gesehen haben, die Eigenschaften der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Tora gesehen haben, gelesen haben. Sogar Allah tabaraka wa ta'ala beschreibt, subhanallah, deren Zustand, sagt, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Sagt, die kennen den Prophet sallallahu alaihi wasallam genau wie sie ihre Kinder kennen. So wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Tora beschrieben. Und erwähnt er seine Eigenschaften und so weiter. Aber hasadan min indi anfusihim oder Neid aus ihrer, von sich aus sozusagen eine Neid und eine Hochmütigkeit, dass sie dem Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gefolgt haben, weil sie gesagt haben, warum? Kommt von der Stamm von Ismail. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt von dem Stamm von Ismail alaihi salam. Und warum nicht von der Stamm von Benu Israel? Warum ist nicht von unserer Reihe gekommen? Deswegen folgen wir nicht und haben natürlich den Tora und so weiter verfälscht. Und diese Jahiliyyah-Eigenschaft müssen wir vermeiden, liebe Geschwister. Wie kann es sein, dass wir uns Islam zuschreiben? Wir sagen La ilaha illallah und dass wir das Gegenteil von La ilaha illallah tun. und dass der Religion lieben oder diejenigen lieben, die La ilaha illallah widersprechen und befeinden, subhanallah, die verleugnen. Ja, und das ist eine Eigenschaft von Ahlul Jahiliyyah damals. Der nächste Mas'ala, Al-Thaniya wa Thalathun, Kufruhum bil-Haqqi idha kana ma'aman يعاديهم كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فهذه المسألة أيضا من أخطر المسائل وهي كفرهم بالحق إذا كان مع من ليس من طائفتهم أي لا يحبونهم كفرهم إذا كان الحق مع من لا يحبونه فيتركون الحق الذي معه تعصبا لكراهيتهم لهذا الشخص يتعصبون لأنهم يكرهون هذا الشخص هذا من أمور الجاهلية هناك أيضا يعني سبحان الله في زماننا أيضا نفس المسألة موجودة فالواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاءه لا ينظر إلى الشخص ولا ينظر إلى مكانة ذلك الشخص ولا ينظر إلى أي طائفة ينتمي هذا الشخص حتى الإنسان لو في الحقيقة لعله لا يحب هذه الطائفة لكن لو كان يتكلم بالحق ما علينا إلا أن نتبعه لا نرد الحق لأننا لا نحب ذلك الشخص لا نرد الحق لأننا لا نحب ذلك الشخص هذه من صفات أهل الجاهلية والواجب على المسلم أن يتجنب سنة اليهود والنصارى ولا يقلدهم في هذا الأمور يعني أن يكفروا بالحق صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلام والعافية Die nächste مسألة ist, liebe Geschwister, 32. مسألة Sie waren der Wahrheit gegenüber ungläubig, wenn sie sie bei jemandem fanden, den sie nicht möchten oder nicht mochten oder mit dem sie nicht einverstanden waren. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, und die Juden sagen, die Christen stützen sich auf nichts. Die Juden sagen, die Christen stützen sich auf nichts. Und die Christen sagen, die Juden stützen sich auf nichts. Also, das ist eine von den gefährlichsten Eigenschaften der yani Ahlul Jahiliyyah, die man auf jeden Fall vermeiden muss, dass man den Haq verleugnet, wenn das jemand ausspricht, den man nicht mag. Yani wenn jemand kommt, die wir nicht mögen zum Beispiel. Vielleicht mögen wir seine Charaktereigenschaft nicht oder vielleicht irgendeine anderen Dinge, die wir bei ihm nicht mögen und so weiter. Das soll uns nicht hindern, den Haq zu verleugnen oder den Haq zu glauben. Das ist kein Grund, dass man den Haq verleugnet. Ja, es gibt zum Beispiel heutzutage auch das gleiche Eigenschaft, subhanallah, die manche Leute Haq sehen, aber weil sie diesen Mensch nicht mögen, weil sie diesen Mensch hassen zum Beispiel, egal ob das jetzt durch Medien ist oder was auch immer ist, deswegen sie widerlegen und sie verleugnen sozusagen, sie verleugnen Usul in unserer Religion oder Dinge, die Allah in unserer Religion geschrieben hat, im Koran geschrieben hat, subhanahu wa ta'ala, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallam in seiner Sira das gemacht hat. Aber kommen heutzutage Menschen, sagen, das gehört nicht zu dem Islam. Obwohl in unserer Religion ist, ja, sagen, das hat der Prophet sallam ist frei von dieser Sache. Allah ist Gesandter war Rahim. Ja, natürlich war Rahim. Aber Allah ist Gesandter war ein Löwe in bestimmten Zuständen und so weiter. Der hat alle Eigenschaften gehabt, die gut sind und die zu einem Mann passen. Sallallahu alaihi wasallam. Nicht nimmst du nur eine Eigenschaft und du sagst, alles, was dann außerhalb dieser Eigenschaft ist, verleugnest du und akzeptierst du das nicht. So, der Muslim muss Haq akzeptieren. Derjenige, der sich Islam zuschreibt, sagt, ich bin Muslim, Allah Ergebener, muss er den Haq akzeptieren und nicht darauf achten, wer dieser Haq ausspricht. Ob diese Person yani, äußerlich mir gefällt oder nicht. Ja, ob diese Person jung ist oder alt. Ob diese Person sogar Mann ist oder Frau. Ob diese Person yani, aus unserem Stamm kommt oder nicht. Ob er unsere Sprache spricht oder nicht. Nein, wir folgen den Haq, ja, der er ausspricht. Solange das Haq ist, akzeptieren wir. Und man muss auf jeden Fall sich von den Eigenschaften der Götzendiener entfernen. Das ist einer von den Zeichen der Ahlul Jahiliyyah. Dass man nur das Haq akzeptiert oder nur die Aussage akzeptiert von den Gelehrten, die er mag. Ja, auch wenn es kein Haq ist. Und das ablehnt von den Gelehrten, die er nicht mag, selbst wenn das Haq ist. Ja, und das sollten wir vermeiden. Das ist, wie gesagt, eine Eigenschaft von der Ahlul Jahiliyyah al-Ula. هل يوجد هناك من لا يعرف ما لا يجيد اللغة الألمانية؟ هل تستمع إلينا أخي؟ طيب. نعم. إذا نكمل إن شاء الله باللغة العربية واللغة الألمانية. Wir machen weiter بإذن الله تعالى mit der mit der nächsten Mas'ala. Al-Mas'alatu al-Thalithata wa al-Thalathun. Inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Kama fa'alu fi hajj al-Bayt. Faqala ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. اليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام ولكنهم لما حولت القبلة إلى الكعبة التي بناها إبراهيم أنكروا هذا غاية الإنكار لأنهم لا يعترفون بالكعبة ولا بالحج الذي هو من دين إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام دعا الناس إلى الحج الآيات معروفة وإبراهيم عليه كان من دين إبراهيم عليه السلام أنهم يحجوا فهؤلاء عرفوا أن هذا هو الحق وأن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام وأن إبراهيم هو الذي أسس هذا البيت أي الكعبة وبناه والله تبارك وتعالى يعني بناه بأمر من الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نعم فصارت الكعبة أيها الأحبة من بناء إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه بأمر من الله تبارك وتعالى وهي قبلته وهم ينكرون ذلك وكذلك الحج أيضا كان في دين إبراهيم أن يحج الناس كما قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج فهم تركوا أيضا الحج وأنكروه مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم لكن حملهم بغض محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أن أنكروا هذا كله حملهم بغض على أن أنكروا هذا كله وكذلك أيها الأحباء يعني من أهل الجاهلية في زماننا هناك من ينتسب إلى الإسلام ينكرون لكن بعض أحكام الإسلام كالذي يقول مثلا أو يعني ينتسبون للإسلام ينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام لكنهم يشركون بالله تبارك وتعالى كالذي يقول أنا مسلم لكنه يطوف بالقبر أو يسجد للقبر أو يذبح للقبر أو يذبح للشيخ وغيرها من الأمور الشركية التي لا يعذر الإنسان بها بجهله فيها بجهله فهؤلاء يتناقضون في أمرهم يدعون أنهم مسلمون لكن يفعلون خلاف الإسلام والإسلام هو التوحيد هو التوحيد. Die nächste Angelegenheit von der Jahiliya, womit wir bitten Allah Ta'ala vielleicht beenden würden, weil da müssen wir ein bisschen detailliert erklären. Das war die Angelegenheit 33. Mas'ala. 33. Mas'ala. Genau. Sie verwarfen das, was sie als Teil ihrer Religion ansahen und diesem zustimmten, so wie sie es beim Hajj zum Haus Al-Ka'ba machten. Allah Tabaraka wa Ta'ala sagt, verschmiert und wer verschmiert? Verschmiert. Und wer verschmiert den Glauben Ibrahims außer den, der sich selbst zum Toren macht. Toren. Toren. Na. Bisschen anderes, ne? Na, das ist das hier, falls ja. Was ist eigentlich damit gemeint? Die Juden, die haben behauptet, auf der Mille von Ibrahim a.s. zu sein. Und sie haben gesagt, dass sie den Religion Ibrahims folgen und dass sie Milla von Ibrahim, zu dem Milla von Ibrahim a.s. gehören. Aber sie haben den Kaaba sozusagen verleugnet und nicht akzeptiert. Obwohl Ibrahim hat den Kaaba gebaut. Er ist der Erste, der den Kaaba gebaut hat und die Wurzel oder die Assas, dieser Grund gemacht hat und so weiter. Ibrahim a.s. hat den Kaaba gebaut. Und genau wie die Hajj verleugnet haben, obwohl in der Religion von Ibrahim gab es Hajj, dass man diese Pilgerfahrt macht. Ja? Die haben es verleugnet und dieses, das was sie natürlich, die haben sich Millet Ibrahim zugeschrieben, dass sie Ibrahim a.s. folgen, aber da waren Dinge, die sie yani die Millet von Ibrahim a.s. folgen, die war, da waren Dinge, die in der Religion von Ibrahim war, die sie verleugnet haben, nicht akzeptiert haben. Warum? Weil sie den Prophet s.a.s. gehasst haben. Dieses Hass, was sie gegenüber dem Gesandten Allahs, Muhammad s.a.s. Yani befanden, hat denen dazu gebracht, die Haq oder einige Teile der Religion, die normalerweise sie sich zuschreiben, zu verleugnen und nicht zu akzeptieren, zu ablehnen. Und das machen die unsere, yani die Jahili in unserer Zeit. Ja, genau das Gleiche, wie die Jahiliya in damals gemacht haben. Diejenigen, es gibt so viele Leute, die sagen, ich bin ein Muslim und gleichzeitig ich bin Demokrat, zum Beispiel. Oder jemand sagt, ich bin ein Muslim und gleichzeitig betet ein Grab an. Ja? Oder jemand sagt, ich bin ein Muslim und Ilmani, liberal sozusagen. Ja? Es gibt solche Leute. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Debatte, die zwischen Fezzazi war, natürlich damaliger Fezzazi, nicht jetziger, weil nach dem Gefängnis ist komplett, wie sagt man, 180 Grad gedreht, ja, 100, so umgewandelt, wie, klar, bei den Buchstaben, bei den Nun Sakin, von Nun auf Mim, subhanallah. Der hat damals eine Debatte geführt mit einem Mensch, der sozusagen für Demokratie war. Ja, und er selber jetzt zurück zu den Demokratie, subhanallah. Und ich habe gehört auch, dass er jetzt versucht, eine Partei zu gründen und so weiter. تعرف الفزازي محمد الفزازي ist eine aus Marokko auf jeden Fall ein Gelehrter. لا لا محمد الفزازي هو كبير في العمر سنه ist glaube ich vielleicht 50. Immer Hassun Aydan und jemand anderer. Auf jeden Fall, derjenige, der mit ihm Debatte geführt hat, Al-Fazazi, er wusste nicht, dass er sagt, dass er Ilmani ist. Yani, dass er Liberale ist und so weiter. Danach, der Führer oder der Moderator ist das, der diese Debatte geführt hat, von Ittijah al-Ma'akis gewesen auf dieser Geheimdienst. Sender, Al Jazeera. Ja, das ist richtige, eine Katastrophe-Sender. Manche denken, dass er, wie heißt das, neutral? Neutral ist, aber ist einfach nur Geld spielt Rolle. Bezahlen und wir machen das alles, was du willst. Wir berichten alles, was du willst. Und wie viele Gelehrten durch Al Jazeera verhaftet wurden, weil sie bestimmte Fragen gestellt haben und so weiter. Ja. Auf jeden Fall dann alles der Moderator gesagt hat, yani, weil er ein bisschen yani, Ilmani ist, sozusagen Liberalen ist, dann hat ihm gesagt, wie, also bist du jetzt Liberaler? Ilmani sagt, nein, ich bin Muslim. Ilmani auch gleichzeitig. Sagt er, wie geht das denn? Also es geht nicht, yani, Muslim, Ilmani. Genau alles, ob du sagst, ich bin Muslim, Christ. Geht das? So ist das, genau das Gleiche. Ich bin Muslim, Jude. Ja, ich bin Muslim, Demokratin. Genau das Gleiche, hat keinen Unterschied, weil genau diese Sachen sind andere Religionen als der Islam. Und so gibt es Leute, die sagen, ich bin Muslim, Mushrik. Ja, also ich bin Muslim, aber yani, ich glaube an Allah, aber ich bete einen Grab an. Ja, ich glaube an Allah, dass er der Einzige ist, der ihm gehört, dass man für ihn Tawaf macht, aber ich mache Tawaf doch für jemand anderen und so weiter. Das widerspricht sich ja nicht. Und das ist von der Umur al-Jahiliyyah, die Angelegenheiten von Jahiliyyah, von den die frühen Jahiliyyah und auch jetzige Jahiliyyah, die sich, wie gesagt, Menschen, die Islam zuschreiben. Und deswegen diese Menschen, subhanallah, schaden nur den Islam. Wallahi, manche Tawaif braucht man gar nicht mit denen zu reden. Hat keinen Sinn. Ja. Und diese Leute schaden nur den Islam und sie präsentieren andere Islam. Ja? Und sie tun Dinge, was normalerweise ein Muslim nicht macht. Und deswegen manche Christen und Juden sagen, wie geht das denn? Ja? Aber es gibt manche Muslime, die das machen, manche Muslime, die jenes machen, manche Muslime alles erlaubt erklären und so weiter. طيب. Diese Menschen, die sich dann halt Islam zuschreiben, genau wie die Juden, die sich Millet Ibrahim alaihissalam zugeschrieben haben, aber Ibrahim alaihissalam ist frei von deren Denkweise und deren Aqidah und so weiter. So ist das auch, yani, guck mal, diesem Beispiel kann man auch wieder zu dem Beispiel von den Gelehrten, die sich den Weg von Muhammad Abdul Wahab zuschreiben oder sagen, yani, wir folgen dem Madhab. Und wir sind die Leute, die in Da'wah al-Najdiyya zum Beispiel vertreten und verbreiten und so weiter und so fort. Aber sie sind weit entfernt von dieser Da'wah und dieser Glaube und so weiter und so fort. Genau wie den Schiiten wieder, ja, die sagen, wir haben diesen Beispiel eigentlich oft genommen und in mehrere Stellen genommen, aber um dieses Mas'ala auch noch zu erklären, kann man noch nehmen. Aber das beste Beispiel ist, dass diejenigen, die heutzutage sagen, ich bin Muslim, Allah ergebener, aber doch gleichzeitig ich bin Götzendiener. Ja? Ich bin Demokrat. Weil Demokratie, liebe Geschwister, ist eine Religion an sich. Es ist eine Religion. Ja? Und die basiert aus der Meinung von den Menschen. Yani der Urteil gebührt den Menschen, dass sie selber urteilen können. Ja, wir können uns hier versammeln und sagen, ab jetzt derjenige, der das macht, ja, bekommt dieses Urteil. Obwohl dieses Urteil gebührt Allah tabaraka wa ta'ala allein. Nur er, und das ist eine Art der Ibadah und hat keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied in der Schirk bei dem Urteil oder in der Schirk bei dem Sujud, Ruku und Gebet und so weiter und so fort. Das Gleiche, liebe Geschwister, das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, subhanallah. طيب, inshallah, wir haben gesagt, mit dieser Mas'ala werden wir beenden, weil der nächste Mas'ala geht es um die inna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah. فأكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ja, dass jede Firqa, jede Gruppe behauptet, dass er die richtige Gruppe ist sozusagen oder der gerettete Gruppe ist. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat diese mit einem Vers sozusagen widerlegt, indem er sagt, subhanahu wa ta'ala, sagt, bringt eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. Ja? Also es gibt viele Gruppen in der die sich Islam zu schreiben. Das wird inshallah unser Thema sein morgen bin Allah ta'ala. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wenn ihr Fragen in Bezug zum Thema habt, können wir nehmen, wenn nicht, dann subhanallah, die Fragen habe ich wieder vergessen im Büro. Allah musta'an. Kannst du bringen? Ja, Schlüssel, Achie. Nein, nicht auf dem Tisch, sondern bei Fenster. Da sind manche Bücher, da sind so Zettel und Fragen drauf geschrieben. متى يعذر الشخص بالجهل؟ في المسائل التي هي من أصول الدين لا يعذر الشخص بالجهل. المسائل التي من المعلوم بالدين بالضرورة لا يعذر الإنسان بها بالجهل. الله خلقهم لغاية. لماذا خلق الله تبارك وتعالى؟ خلق الجن والإنس ليعبدوا ليوحدوا. لا يعذر الإنسان لأنه يذهب يشرك بالله تبارك وتعالى. خلق لعبادة الله تبارك وتعالى. في مسائل في أصول الدين ما يعذر بالجهل. هل هنالك تفريق بين الإمكانية عن الحصول على الحق و... وشخص لا يوجد له الإمكانية أن يحصل على الحق؟ يعني مثلا شخص ولد في الغابة وشخص ولد هنا. طيب لا يسمى هذا الشخص مسلما حتى لو ولد في الغابة. أعلم هو مشرك، لكن أنه يعني يعذب هذا إلا بعد إقامة الحجة. الله تبارك وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذا لا يعلم، لم يسمع. إذا طلب منك أن تستره أو تعطيه الأمان، فتعطيه الأمان، يقول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه الأمان، لكن حتى يسمع كلام الله، حتى تعلمه أو تنبهه بالأمور. لكن ماذا سماه الله تبارك وتعالى؟ وإن أحد من المشركين، الذي عاش في الغابة أو في غيرها من الأماكن، حكمه حكم المشرك، لا يكون مسلما، لكن العذاب لا يأتي إلا بعد إقامة الحجة، قام عليه الحجة. نعم. Der Bruder fragt, يعني was war die Frage, Achi? Also wann wird der Mensch entschuldigt durch seine Unwissenheit? Wir haben gesagt, bei dem Usul al-Din, es gibt keine Entschuldigung. Was eine Muslim auf jeden Fall, was zu den Fundamenten der Religion gehört. Ja, und er hat ein Beispiel gegeben, sagt, was ist mit derjenige, der in Wüsten lebt und nicht von dem Islam gehört hat. Ja, der ist Muschrik, auch wenn er von Islam nicht gehört hat. Da kann man nicht Muslim nennen. Ja? Aber was den Strafe angeht, Yawm al-Qiyam oder in Grab, wird nur bekommen, nachdem auf ihm der Hujja gebracht wurde und nachdem Allah tabaraka wa ta'ala ihn prüft. Ja? Also Allah subhanahu wa ta'ala prüft. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا. Und wir werden einem Volk nicht bestrafen, bis wir Gesandten senden und so weiter. Und diejenigen, die den Prophet Sassan nicht gesehen haben oder in der Zeit von Islam nicht gelebt haben, die werden geprüft. Ja, aber die, trotzdem bekommen die den Titel von Mushrik. Weil Allah tabaraka wa ta'ala sagt, wenn einer Mushrik kommt und um Schutz bittet bei dir, so gewähre ihm den Schutz. bis du ihm die Wörter Allah auferklärst oder erklärst. Aber Allah Ta'ala hat ihm als Mushrik genannt, ja, obwohl er nichts gehört hat, ja, und Schutz gebetet hat, dass ihm nicht getötet wird oder nicht behaftet wird und so weiter, bis man ihm die Wörter Allah Ta'ala auferklärt. أنت كنت موجود هون؟ نعم. أنا سألت سبحان الله من لا يفهم الألمانية ما رأيتك يعني. طيب. حصل خير. يعني لو هو عايش في غابة وما وصلوا شيء على السلف هذا مشرك هذا؟ نعم. فأشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل إنسان يخلق على الفطرة مسلم أما أبواه له وجدانه ونجسانه ونصرانه. نعم. فهو كيف شلون يموت مشرك؟ مشرك لأنه. لا يتناقض. الشرك من الأصل على الفطرة. على الفطرة مسلم. كيف يكون مسلم إذا لم يصل شيء على الإسلام؟ إيه طيب ما هو إذن؟ أنت أعطيني جواب. أنا أسألك. لا أنا أسألك ما هو هذا الشخص؟ هو إنسان يقول لم يصل مسلم. هو كل إنسان. في شيء شخصان إما مسلم أو إما كافر. طيب أنت أعطيني حكم هذا الشخص. أنا ما أعطيك بس لكن الحديث يقول كل إنسان يخلق على الفطرة مسلم. لا لا هذا ليس هذا هذا الذي يعني يخلق يعني يخلق الإنسان يطلع يأتي إلى الدنيا على الفطرة على توحيد الله تبارك وتعالى أنه يقبل هذا التوحيد وقلبه يعني بفطرته أنه يقبل التوحيد ويقبل كلام الله تبارك وتعالى لكن إذا أهله يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه لا ينطبق على رجل مثلا كبر وعاش وفهم ووعى وعرف من أمور الدنيا الكثير لكنه لا يبحث عن سبب خلقه لماذا خلق الله تبارك وتعالى لماذا هو موجود في هذا الدنيا طيب حتى ولو بحث ولم يجد إن لم يؤمن أن هناك خالق كما أنه مثلا لربما يرى أمور كثيرة يجد لكل شيء جوابا لماذا من خلق هذا من فعل هذا ولا ينظر إلى نفسه إذا كان موحدا ولا يشكر بالله تبارك وتعالى شيء فأمره لعله يختلف إذا لم يسلم صلى الله عليه وسلم لكن إذا يعني رجل هكذا عاش وكبر وعاش ومات لا يكون مسلما أبدا حتى يوحد الله تبارك وتعالى ثم إذا سمع ابن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن فقط بمجرد سماعه حتى لو قاله طفل جاء طفل وقال أن هناك نبي أقيمت عليه الحجة فهمت؟ طيب إن شاء الله في نيم أنيجا فراغن دي فراغن sind jetzt schon bei uns Wie stärkt man die Ehe, haben wir schon beantwortet, ne? Was ist mit der Frau erlaubt und was ist verboten? Ich weiß nicht, ob das jetzt damit die, yani, was ist damit gemeint, erlaubt? Yani mit eigener Frau oder weiß nicht, yani, was damit? Ehrliche Praktiken. Ehrliche? Praktiken. Also yani, das, was erlaubt ist, das, was Allah tabaraka wa ta'ala in seinem Buch yani, geschrieben hat, und verboten ist, dass man, während sie den Projoda hat, dass man den Beischlaf hat oder wenn sie zum Beispiel Wochenbett, aber man kann zum Beispiel, yani, ich möchte nicht über dieses Thema sprechen, aber man kann zum Beispiel yani, alles anderes machen außer den Beischlaf und was natürlich noch eine andere Sache, was verboten ist, dass man yani, ulayadu billah, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aus einer yani, Respektart oder. Nicht das, was austritt. Nein? Austritt. Nicht nahekommen von Austritt. Ja. Nicht nahekommen von Austritt. Tayyib khair, inshallah. Normalerweise ist eigentlich schon klar, aber natürlich, es kann sein, dass man zum Beispiel. Yani, frisch im Islam ist und diese Dinge nicht kennt und dass die Ahlul Jahiliyyah und Götzendiener zum Beispiel das tun, bei denen vielleicht yani, normale Sachen ist, aber im Islam ist es nicht erlaubt. Islam ist nur erlaubt, das, was Allah subhanahu wa ta'ala yani, erlaubt hat. Normale Beistand, die man davon auch Kinder bekommt und gebärt und so weiter. Und alles außer das ist verboten. Wann merkt man, wenn man für Heiraten reif genug ist? Und was sollte man wissen? Wann merkt man? Das ist, yani, also wenn man sagt, ich brauche jetzt eine Frau zu Hause zu haben und ich bin reif genug und ich kann inshallah auch sie versorgen sozusagen und vielleicht arbeiten oder ich habe ein Einkommen, was man wissen sollte, wie man, yani, was ist denn Pflicht von dem Mann gegenüber der Frau, was ist Pflicht von Frau gegenüber dem Ehemann. Und natürlich über den manche Fiqh, yani, über den Fiqh, yani, Usra oder Fiqh zum Beispiel, zumindest yani, Zawaj, yani, dass man weiß, wie man umgeht und was man macht und was sind Pflichten und was sind nicht Pflichten und so weiter. Ich habe letztens von einem Sheikh auch gehört, dass eine Bedingung ist, ein Einkommen zu haben. Was ist mit armen Leuten, die kein Einkommen haben? Das ist eigentlich keine Bedingung an sich. Ja? Aber da jetzt in unserer Zeit viele Katastrophen wegen dieser Sache passieren. Es gibt manche yani Leute, Männer, die haben diese Einkommen nicht. Und die sind nicht Menschen, die nach Arbeit suchen. Es gibt manche Leute, die sind faul, achi. Denen kann man nicht eine Frau geben. Oder deine Tochter geben und so weiter. Kannst du nicht geben. Soll die Tochter so betteln, da rechts und links betteln. Es gibt manche Leute, die sind faul. Es gibt manche Leute, die versuchen zu arbeiten. Die yani, bemühen sich, aber wenn sie keine Arbeit finden, das ist was anderes. Ja. Aber nicht, dass jemand zum Beispiel, weil er arm ist und wir geben ihm keine Tochter. Nein, das ist keine Voraussetzung. Allah ist gesandt, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوُجُهُ. Wenn jemand zu euch kommt, indem ihr mit seiner Charaktereigenschaft und seiner Religion zufrieden seid, dann verheiratet ihn. Das sind die beiden Dings. Und die Schwiegervatern oder die Frauen, die ein bisschen selber Geld haben und so weiter, Wallahi, wenn sie einen armen Person sehen, der keine Geldbesitz, keine Geldbesitz, aber der ist auf Manhaj. Ja, sie sollen ihre Geld opfern für diesen Mann, damit sie bi'idhnillahi ta'ala mit dem Mann den Paradies eintreten. Sie sollen Allah tabaraka wa ta'ala dafür danken, wenn sie einen Mann haben, der geraden Weg folgt, der richtige Manhaj hat, auch wenn sie ihre Gold verkaufen, damit sie miteinander leben, auch wenn sie Geld von den Eltern zu bekommen, damit sie mit diesem Mann leben. Der Mann hat es verdient, diese Stelle zu bekommen, weil er es auf Haq ist und derjenige ist, der dich oder deine Hand nimmt und dich zum Paradies bringt. Ja, also wie gesagt, wenn die Männer, manche Männer nicht zum Beispiel yani Geld haben und so weiter, Allah subhanahu, ich kenne eine Familie, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Familie beschützen, yani, die sind reiche Familie und subhanallah, die haben einen armen Bruder, der auf Manhaj war, gesehen, die haben selber gesagt, komm, wir geben dir unsere Tochter. Ja, selber den Mann, weil, achi, du, wie du für deinen Sohn ein Mädchen suchst, so musst du für deine Tochter einen Mann suchen. Warte nicht, dass die Leute kommen und deine Dings klopfen und so weiter. Und subhanallah, gab es einen älteren Mann, immer wenn jemanden gesehen hat, der yani zum Beispiel mit seiner Religion in der Moschee zufrieden war, kam er zu ihm, möchtest du heiraten? Möchtest du heiraten? Solche, subhanallah, Älteren, die den Koran und Sunna verstanden haben, sehr gut, achi. Weil es ist nicht einfach, deine Tochter irgendjemanden zu geben. Ja? Und es ist auch nicht einfach, irgendjemanden zu heiraten. Der Heirat, subhanallah, ist ein großer Schritt. Wenn man jemanden findet, der auf Manhaj ist und geraden Weg folgt, und der yani Muwahhid ist, Alhamdulillah, soll man bi'idhnillahi ta'ala dafür auch opfern, etwas opfern, auch wenn man vor seinem eigenen Besitz opfert. Ja, auch wenn ich zum Beispiel selber den Person, ja, also derjenige, der meine Tochter geheiratet hat, finanziert, Hauptsache, der ist Muwahhid und der ist gut und der geht mit meiner Tochter gut um, ja, und er gibt ihre Rechte und so weiter und er behandelt sie gut. Wallahi, diese Person hat es verdient, ihm zu finanzieren, für ihm Arbeit zu suchen, ihm Geld zu geben, dass er damit arbeitet und so weiter und so fort. Also es ist keine Dings, keine Voraussetzung, dass jemand kein Geld hat, dass man ihm keine Tochter gibt und so weiter. Und Allah tabaraka wa ta'ala ist derjenige, ist der versorgt, subhanahu wa ta'ala. Den gibt er mehr, den gibt er weniger und so weiter und so fort. Auch wenn er arm ist und er nicht Arbeit findet, die Frau muss oder versucht, muss sie nicht, aber die kann inshallah den Mann unterstützen. Subhanallah, es gibt manche Frauen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, yani, die halten das immer vor. Ja, ich muss von meinem Geld ausgeben. Ja, Ochti, der hat nicht. Und der sucht Arbeit, findet nicht, soll ihr klauen gehen. Ja, eine Schwester sagt, zu ihrem Mann sagt, du musst Schulden machen. Ich muss nicht mein Geld ausgeben. Natürlich musst du nicht, islamisch gesehen, dein Geld ausgeben. Aber die Ehe basiert aus Liebe und miteinander zu machen. Yani, es heißt nicht, dass ich bin alleine, diese gehört mir und diese gehört dir. Nein, ihr seid eins und ihr, euch verbindet dieses Ehevertrag und La ilaha illallah, wo man damit Allah tabaraka wa ta'ala näher kommt. Ja, und nicht den Mann zwingen, subhanallah, du musst arbeiten, du musst Geld verdienen oder du musst Schulden machen, damit du uns finanzierst und so weiter, sondern Allah tabaraka wa ta'ala fürchten und ihre Männer beistehen. Und das ist eine Art, der die Liebe stärkt. Achi, yani, normal ist, der Mann mag das nicht, dass von Frau finanziert werden, weil man hat eine Persönlichkeit und so weiter und so fort. Aber es kann sein, dass der Mann zum Beispiel in gewisser Zeit keine Arbeit findet, subhanallah. Ja, er versucht, er findet nicht Arbeit. Auch wenn er zum Beispiel manche Arbeit vorhanden ist, aber weil es Kufr drin ist oder Haram drin ist, der Mann möchte keine Haram-Luqma nach Hause bringen. Wo ist das Problem, wenn die Frau ein bisschen von ihrem Geld spendet oder verkauft und davon essen und trinken und so weiter? Hauptsache, die sind, alhamdulillah, auf dem Iman, auf dem Glaube. So möge Allah uns allen recht leiten. Was sind die beliebtesten Taten bei Allah tabaraka wa ta'ala? Gibt es viele beliebte Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala? Kann man inshallah nachschauen und auch im Google, auch Sheikh Google kann auch antworten. Ja, beliebteste Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es viel. Gibt es Möglichkeit zu studieren ohne Abitur? Wo studieren? Also momentan yani, nur, wie gesagt, yani, ich glaube, geht es jetzt darum, in Medina oder in Ägypten. Ägypten haben die komplette Tür zugemacht, dieses Sistani oder dieses Sisi ist gleicher sowieso. In der gleichen Kafi, Sisi und Sistani sind gleiche Manhaj und gleiche Menschen. Die haben komplett die Tür zugemacht, dass die Leute kommen. Dort war ein bisschen besser, Ägypten war ein bisschen besser in manchen Dingen und so weiter. Aber wenn es um Studieren geht, also ich persönlich, ich empfehle nicht, auch wenn manche Leute mich kritisieren wegen dieser Sache, ich empfehle nicht, dass man in Saudi-Amerikanen zu lernen geht. Wie sagt man sich los von Dunya und bekommt die Liebe zu Akhira? Ja, indem man mit das zufrieden ist, was man hat, und auf der Dunya verzichtet. Ja, und es gibt viele Dinge, Achi, yani, das ist wirklich manche Fragen, yani, braucht viele Erklärungen und Vorträge und so weiter, ja, dass man halt sich mit der Akhira beschäftigt, was mich Allah tabaraka wa ta'ala näher bringt und das, was mich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt, darauf zu verzichten, mit das zufrieden sein, was ich habe und so lebe wie eine Durchreisende. Ja? Das sind alle Punkte, die Zeichen sind, dass man auf der Dunya verzichtet. Und subhanallah, es gibt eine schöne Aussage von dem Tabi'i al-Jalil, in dem er gefragt wurde, subhanallah, seinen Namen habe ich vergessen jetzt, eigentlich ist sehr bekannter Tabi'i, Hassan al-Basri, in dem er gefragt wurde über das Geheim von seiner Zuhud, seiner Verzichten auf der Dunya, sagte, علمتُ أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمة أن قلبي. Ja. علمتُ أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمة أن قلبي. وعلمتُ أن عملي لا يقوم به غيري فانشغلت به. وعلمتُ أني ملاقي ربي فعددت الزاد لذلك. أو كما قال. Da ist noch einer Punkt. Genau, ich wusste, yani, alimtu, an al-Mauta, ich fange den Aussage jetzt. Auf jeden Fall in sinngemäßer Bedeutung sagt, die Geheimnis von dieses Verzichten auf der Dunya ist folgendes. Sag, mir ist bewusst, hier habe ich die Aussage. Das ist eine sehr bekannte Aussage eigentlich. Sagt, Rahimahullah, Alimtu anna amali la yaqumu bihi ghayri fanshaghaltu bihi, wa alimtu anna rizqi la yadhhab ila ghayri fatma'anna qalbi, wa alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahyaytu an yarani ala ma'asya, wa alimtu anna almawta yantadiruni fa'adattu azzada liqai rabbi. Sagt, mir ist bewusst, dass meine Tat keiner für mich machen würde, deswegen habe ich mich mit meiner Tat beschäftigt. Ja, gute Taten. Und mir ist bewusst und ich habe es verstanden, dass meine Versorgung nicht zu einem anderen Menschen gehen würde, in eine andere Überlieferung habe ich anderes gelesen, dass meine Versorgung keiner von mir nehmen wird, ja, das was Allah für mich geschrieben hat, so hat mein Herz sich beruhigt. Und mir ist bewusst und ich habe es verstanden, dass Allah tabaraka wa ta'ala mich beobachtet, so habe ich mich geschämt, ihm subhanahu, dass er mich bei einer Sünde sieht. Und der vierte ist, sagte, ich weiß, dass der Tod auf mich wartet, ja, oder mich begegnen wird, so habe ich Vorrat für den Tod oder für diese Reise vorbereitet. So, das war eigentlich ungefähr kurz über die Frage. Wie erfüllt man Al-Wala und Al-Bara? Das sind eine Unterrichtsreihe. Gibt es inshallah PDF-Dateien, glaube ich, über den Wala und Al-Bara? Kann man inshallah im Internet reinschauen? Natürlich, nur aufpassen. ليس كل شيء يقرأ. Die Bruder hat schöne Fragen geschrieben, subhanallah, möge Allah ihn belohnen. Aber die Fragen wirklich an sich, manchmal brauchen ja eine Unterrichte, Vorträge. wie stärkt man zum Beispiel sein Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala? Manche fragen wirklich, yani, deuten inshallah darauf hin, dass man die Sorge für den Islam hat und Religion. Wie lerne ich richtig und baue das Wissen auf, indem du auf den Manhaj kommst? Auf manhaj.de kennst du ja schon. Nein, Astaghfirullah, das ist nicht, weil wir A'udhu Billah, yani, es geht nicht, yani, um sich oder sowas zu loben, aber es gibt normalerweise diejenigen, die arabische Sprache beherrschen und die ein bisschen so, yani, Grundlage ein bisschen verstanden haben, sie werden Bidnillahi nicht verloren gehen, indem sie einen Gelehrten folgen. Wir sind eigentlich nur Mittel sozusagen. Wir erklären, was die Gelehrten sagen, weil die selber nicht diese arabische Sprache beherrschen oder manche auch die arabische Sprache beherrschen, aber nicht unterscheiden können zwischen Haq und Batil. Wir sagen nur, wir übersetzen diese Dinge und wir rufen nur dazu in diesen, yani, deutschen Sprachraum. Sprachraum oder wie das auch heißt. Tayyib, inshallah, das reicht bi idhnillahi ta'ala. Da sind viele Fragen noch. Wir machen inshallah Pause. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم يدخل المحل كل يوم يدخل المحل كل يوم يدخل المحل طيب بعد يعني الساعه 7:30 يدخلون حتى الساعه 8 ثمين أحسن.